Übungssatz 1. Hörverstehen. Aufgabe 1. Telefongespräch über Kurse an der Volkshochschule. Sie hören jetzt ein Telefongespräch zwischen Herrn Bachmann, der sich für diverse Angebote an der Volkshochschule Tübingen interessiert, und dem Sekretariat der Volkshochschule. Angaben zum Inhalt des Gesprächs finden Sie in der Aufgabe. Notieren Sie während des Hörens die Informationen, die die Sekretärin auf die Fragen von Herrn Bachmann gibt. Zu diesem Gespräch sollen Sie 10 Aufgaben lösen. Sie hören das Gespräch einmal. Sehen Sie sich jetzt die Aufgaben Nummer 1 bis 10 auf dem Notizenblatt an. Lesen Sie bitte auch die Beispiele 1 und 2.